Zurück aus der Sommerpause, das Sommerloch ist gestopft. Gamerscore Nummer 7. Gamerscore, ein Podcast über Videospiele. Naja, unser Zeug halt. User joined your channel. User joined your channel. Microphone activated. Der Mitzwanziger Tim liebt Games, Filme, TV-Serien und all solches Gedöns. Der selbsternannte Dark Souls-Fanboy ist Schreiberling bei gameswelt.de und geekkeller.de. Er duscht gerne nackt und ist bei Twitter als der Timster unterwegs. Mit knackigen 25 Jahren steht Julian mitten im Leben. Er lebt lange Abende vor dem PC, kann sich nichts Schöneres vorstellen, als Batman-Comics mit seiner Seelenverwandten zu lesen und würde gerne eine Videogameshow im Fernsehen moderieren. Momentan ist er Chefredakteur bei den unabhängigen Spieletestern und ist in Spielen und auf Twitter unter Sörbelberg zu erreichen. Das Sommerloch ist gestopft, genauso wie Julians Maul. Dann ist es doch immer am schönsten. Jetzt stelle ich mir dich gerade vor, wie hier aus Pulp Fiction. Wie heißt er noch? Krummbein? Mausebein? Nee, wie heißt er denn noch? Oh, keine Ahnung. Ich weiß aber, was du meinst, die Szene. Naja. Ich habe mich sehr geprägt. Ich war sehr froh, dass er dann noch gerettet wurde da. Hinkebein hieß er, glaube ich. Und dann auch Rache genommen hat. Ich hoffe, wir reden von derselben Szene, merke ich gerade. Ja, wir reden von derselben Szene, aber du hast gerade den Film gespoilert. Es gab bestimmt ganz viele Zuhörer, die noch gucken wollen und den Film, den man schon seit 20 Jahren gesehen haben muss, noch nicht gesehen haben. Genau, ein Film, der jetzt 20 Jahre alt geworden ist, werden sich bestimmt jetzt denken, oh mein Gott, da ist jemand, der sich befreit und dann Rache nimmt. Das ist der größte Spoiler überhaupt. Du hast mir den ganzen Film versaut. Aber so ist doch diese Spoiler-Kultur heutzutage, oder? Das ist, als hätte ich gesagt, dass Bruce Willis am Ende von Sixth Sense die ganze Zeit der kleine Junge war. Voll krass. Nee, aber echt, heutzutage ist das, was in der TV-Spielfilm als Inhalt des Films beschrieben wird, ist für die schon ein Spoiler. Ja, aber das soll heute nicht unser Thema sein. Viel wichtiger ist nämlich, dass ich jetzt einen neuen PC habe, auf dem ich jetzt auch spielen kann, endlich mal. Ja, gib uns doch mal ein paar heiße Details. So, was ist in deinem PC drin? Ey, ich habe überhaupt keine Ahnung von PC-Hardware und deshalb habe ich auch keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall ein High-End-PC. Ich weiß, dass deine Grafikkarte erst am Samstag gekommen ist. Was ist die wirst du uns so wenigstens nennen können, das oder? Ist eine Sapphire X3X, keine Ahnung. Oh, hat schon gereicht. R9 danke. 290. Oh, AMD, sehr schön. Ja, sehr schön auch. Schönes High-End-Modell. Damit wirst du, glaube ich, sehr, sehr lange Freude haben. So, ich hatte die Grafik hatte ja schon mal bekommen und die war natürlich defekt. Das wusste ich, das ist jetzt kein Scherz, nachdem du mir das erzählt hast, habe ich gedacht, okay, gucke ich mal nach, was da eigentlich, wie eigentlich die Chancen stehen. Und das ist jetzt kein Scherz, das ist ein GameSpot-Artikel von 2011, die halt insgesamt 10.000 ihrer Leser befragt haben. Und 10.000 von diesen Lesern, unter denen mussten ungefähr 6% hatten defekte PC-Hardware, während über 20% defekte Xboxen hatten und ungefähr um die 10% defekte PS3s. Fand ich das sehr interessant. Heißt im Klartext, du hast jetzt mega viel Pech, dass deine blöde Grafikkarte echt defekt war bei der Ankunft. Das war echt so klar. Ja, ich habe schnell eine neue bekommen, zum Glück. Und deswegen konnte ich auch jetzt gerade mal so ein bisschen benchmarken, nennt man das so, unter PC-Lern. Ja. Und habe ich mir Far Cry 3 ausgesucht. Und sah sehr gut aus, auf jeden Fall. Wovon ich aber wirklich begeistert war, war, dass ich meinen Xbox One-Controller reingesteckt habe. Er hat ihn sofort erkannt. Ja, und das Spiel hat mich gefragt, möchte ich den benutzen? Habe ich gesagt, ja, und es ging sofort. Ich brauchte nichts installieren, nichts einstellen, gar nichts. Und sogar die Knöpfe waren angezeigt im Spiel, also gleich. Wusstest du das nicht, dass das so funktioniert? Nee, ich hatte ja keine Ahnung. Ach, okay. Ja, das ist tatsächlich mit Microsoft-Produkten, die du also auch in die Xbox einstecken kannst. Die kannst du auch alle durchweg in deinen Windows-PC stecken. Sogar Kinect funktioniert, erkennt er sogar. Dafür muss aber tatsächlich ein paar extra Treiber runtergeladen werden, damit es so funktioniert wie auf der Konsole. Aber es funktioniert trotzdem. Also, das finde ich sehr cool von Microsoft, dass sie da auch gar keinen großartigen Hehl draus machen oder dich irgendwelche Hürden nehmen lassen, weil du es jetzt nicht an der Xbox benutzt. Ja, jedenfalls, früher habe ich halt öfters am PC gespielt. Ich glaube, meine Hochphase war so damals, als Half-Life 2 rausgekommen ist und Max Payne 2 habe ich auch also sehr viel gespielt. Also vor 10 Jahren. Ja, so ungefähr. Und jetzt merke ich aber, dass meine Kritik von damals, dass alles immer so kompliziert ist und so viel, dass man so viel einstellen muss, nicht in allen Bereichen zählt noch heutzutage. Also gerade das mit dem Plug-and-Play von dem Controller und so. Da war ich schon begeistert. Mag eine Kleinigkeit sein, aber das finde ich schon sehr schön. Und ich mag Steam als Plattform. Ja, und dementsprechend habe ich auch ein bisschen verschiedene Spiele gespielt. Auch Hearthstone macht auch sehr viel Spaß. Aber das brauchen wir nicht mehr besprechen. Das ist ja nun nicht mehr das Neueste. Nee, ich denke, das kennt auch jeder zu Genüge, insbesondere weil tagtäglich irgendwie, was sind das, 10.000 neue YouTube-Videos zum Spiel gibt. Trotzdem würde ich sagen, Vorsicht, oder? Also ich habe es damals angefangen, als ich in der Beta war und habe dann auch irgendwie einen Monat lang nur dieses Spiel gespielt, weil es so einen mega krassen Suchtfaktor einfach hat. Ja, man denkt halt immer so eine Runde noch und genau. Das ist halt schon ziemlich gut. Ich glaube, ich würde es aber auf dem Tablet lieber spielen als auf dem PC, weil das sich so gut eignet, das so nebenbei zu machen. Ja, muss ich, habe ich auch. Also abends, wenn ich in die Kiste gehe, dann zocke ich entweder noch mal eine Runde Gameboy oder sowas. Also ich habe so alte Gameboy-Handhelds. Oder eben tatsächlich halt auf dem Tablet dann eine Runde Hearthstone beispielsweise. Das funktioniert wirklich super gut. Und man hat auch fast, wie du gerade sagtest, das Gefühl, dass es einfach dafür ausgelegt ist. Coole Sache. Fangen wir doch an mit unserer ersten Kategorie. Rund oder Schund? Du sagst es, mein Freund. Rund oder Schund? Welches Spiel macht denn heute den Einstieg? Darf ich mir das aussuchen? Oder ist das wieder so eine Fangfrage, wo du einfach sagst, nein, das ist das falsche Spiel? Du bringst meine ganze Planung durcheinander, wenn du was anderes nimmst, aber such dir eins aus. Ich hätte spontan voll Bock, als erstes über Last of Us zu quatschen. Na gut, machen wir das doch. Sehr gut. Und zwar nicht über Last of Us, sondern über Last of Us Remastered Super Exclusive Over 9000 PlayStation 4 Edition. Nein, heißt natürlich nur Remastered Edition, ist eben das PlayStation 3 Spiel, was 2013, ich glaube Sommer, also auch von einem Jahr ungefähr, für die PlayStation 3 erschien, von Naughty Dog, dem Uncharted-Macher, damals zu Recht sehr, sehr gute Kritiken bekommen. Mir persönlich sehr viel Spaß gemacht, war jetzt gameplay-technisch nicht in irgendeiner Form der Messia, wie manche Fans behaupten, aber wirklich Geschichte richtig gut. Man hat sich wirklich so gefühlt, als hätte man hier Hollywood vor sich gehabt und deswegen hat man sich eben entschieden, für die PlayStation 4, Sonys neueste Konsole, das Spiel erneut in der remasterten Version wieder rauszubringen. Und Tim, was sticht denn da ganz besonders hervor? Hervorsticht natürlich, dass das Spiel jetzt der PS4 angepasst ist und somit auch eine konstante Framerate von 60 Frames hat und alles natürlich hochauflösender ist, weil die neue Hardware natürlich mehr leisten kann als die alte. 30 gegen 60, was sagst du? Ich habe es ausprobiert mehrfach und ja. Ja, man merkt schon, dass das Spiel für die PS3 erschienen ist ursprünglich, sieht aber trotzdem noch sehr, sehr, sehr gut aus, weil auf der PS3 war damals das Spiel grafisch natürlich eine Offenbarung, wie eigentlich so ziemlich jedes Naughty Dog-Spiel, wenn man sich Uncharted 2 und 3 besonders anguckt, das sieht hervorragend aus und es macht immer noch eine sehr, sehr gute Figur, auch wenn es natürlich nicht mit vollwertig PS4-Spielen so wie Infamous Second Son mithalten kann. Oh, findest aber du? Ja, finde ich schon. Oh, okay. Also dazu muss man sagen, es ist natürlich ein sehr krasser persönlicher Eindruck. Hängt natürlich auch davon ab, was du, wo du drauf schaust, ob du jetzt einen kleinen Bildschirm hast, einen großen Bildschirm, bla bla bla bla. Aber ich persönlich finde tatsächlich, dass Last of Us besser aussieht. Alleine wegen der Draw Distance. Das hört sich jetzt ein bisschen pingelig an. Bei mich stört es zum Beispiel, wenn ich in der Ferne nicht Kram sehen kann und der erst immer auftaucht, wenn ich ein bisschen näher rangehe. 30 gegen 60 Frames. Wie spielst du das Spiel? Man kann tatsächlich das auswählen und ich habe tatsächlich von ein paar Leuten gehört, dass die es auf 30 Frames pro Sekunde spielen. Hast du es auch runtergestellt? Nö, ich sehe auch keinen Grund dafür. Also ich weiß nicht, ob die dann diesen Soap-Opera-Effekt sehen. Viele hatten ja auch mit dem Hobbit Probleme im Kino, mit der High-Frame-Rate. Habe ich auch nichts gemerkt. Nee, ich auch nicht. Also ich sehe keinen Grund, warum ich das jetzt runterschrauben sollte. Es läuft auch nicht flüssiger oder besser oder hat weniger Ladezeiten. Es gibt ja sonst keinen Vorteil. Also ich würde keinen Unterschied erkennen. Deswegen, also ich würde ja behaupten, ganz klar, es gibt einfach nur einen Nachteil, dass man weniger Bilder pro Sekunde hat. Meines Erachtens nach, und du kannst sehr gerne hier einlenken an dieser Stelle, aber meines Erachtens nach sieht man einen riesengroßen Unterschied zwischen 30 gegen 60 Sekunden Bilder pro Sekunde. Oder hast du diesen, also für mich zumindest, ist es ein immenser Unterschied. Während 30 man richtig wahrnehmen kann, dass es teilweise ja abgehackte Szenen gibt und einfach, insbesondere einfach nur in hektischen Sequenzen, hast du einfach dieses, es kommt nicht so flüssig rüber, nicht so ineinander übergehend, aber 60 Frames pro Sekunde tut dem Spiel richtig gut. Also meines Erachtens ist das ein riesengroßer Schritt nach vorne und zeigt aber auch einfach, was die Next Gen oder was man unter dem Begriff Next Gen verstehen, sehen und spielen sollte. Naja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich würde den Unterschied nur im Direktvergleich sehen. Ich bin ja großer Fan meiner Xbox One und da gab es ja einige Spiele, die nur auf 30 oder 35 Frames gelaufen sind. Und das hat mich überhaupt nicht gestört und sehe ich auch nicht. Aber im Direktvergleich würde ich es bestimmt merken. Aber lass uns mal nicht so viel über den ganzen technischen Kram reden, sondern einfach The Last of Us. Ich sag's jetzt frei raus, ist eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Eines der besten Spiele dieser und der letzten Generation. Jetzt schon. Obwohl diese Generation noch so frisch und neu ist. Also da, was da geboten wird an Emotionen, an Spannung, an Inszenierung, das ist kaum übertreffbar. Also das ist wirklich hervorragend. Ich bin ganz, ganz, ganz, ganz, ganz großer Fan von The Last of Us. Und jeder sollte dieses Spiel gespielt haben. Und wenn man es nicht mag, kann man sagen, okay, ich habe es wenigstens ausprobiert. Aber man muss es gespielt haben und mal ausprobiert haben, weil sonst könnte man echt eines der besten Spiele aller Zeiten verpassen. Ja, also da kann ich dir blind zustimmen. Das Spiel ist wirklich eines der besten Titel überhaupt. Meines Erachtens nach hauptsächlich wegen der Geschichte und der Inszenierung, wie es aufgezogen ist. Wie gesagt, gameplay-technisch ist es jetzt keine mega krasse Offenbarung. Mindestens kann man es sich wirklich wie Uncharted vom Gameplay her vorstellen, nur ohne die ganzen Sprungeinlagen. Aber ansonsten, ja, The Last of Us, Remastered oder nicht, ist ein Spiel, was man gespielt haben muss, ganz klar. Wenn man schon für die PlayStation 3 hat, ist jetzt so die Frage, ob man sich noch für die PlayStation 4 holen sollte. Dann ist es auf jeden Fall nicht Pflicht, würde ich sagen. Nee. Weil der Mehrwert, den du durch die Remastered Edition bekommst, ist wirklich marginal und nur von technischer Natur. Der DLC ist dabei direkt, also der war ja auch großartig. Ja, auch sagen, durch den vaginalen Unterschied ist es kaum die Empfehlung wert, wenn man es für die PlayStation 3 hat, inklusive dem DLC. Wenn man ihn auch hat, dann würde ich sagen, nur wenn man ein tierischer Grafikpurist ist und es nochmal unbedingt erleben möchte in einer höheren Auflösung und mit mehr Bildern pro Sekunde. Ansonsten, nee, muss nicht sein. Also es kostet in der Retail-Fassung 55 Euro ungefähr. Als Download-Version, das finde ich durchaus fair, kostet es 45. Und das ist ein Spiel, das kann man ruhig auf Platte haben. Finde ich einen fairen Preis. Ich hätte mir trotzdem gewünscht, auch, sind wir ehrlich, weder Naughty Dog noch Sony schuldet uns irgendwas. Aber ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass Leute, die es sich zumindest digital gekauft haben, also auch für Sony nachvollziehbar im PSN-Store gekauft haben, eventuell nochmal 10, 20 Euro weniger auf den Kaufpreis gehabt hätten. Ja, es wäre fair gewesen, aber da gibt es ganz andere Firmen, denen man das eher ankreiden sollte, solche Sachen. Ja, ich überlege gerade krampfhaft, mir fällt es nicht ein. Capcom. Okay, sehr gut. Ja, Punkt um. Last Ach, ein ganz wichtiger Tipp, ich muss dich nochmal unterbrechen. Ja. The Last of Us sollte man beim ersten Durchspielen auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen, den man anwählen kann. Ich glaube, aber in der PS4-Verfassung ist es, glaube ich, noch ein höherer, den lieber nicht, sondern auf Überlebender, so nennt sich der Modus. Unbedingt auf Überlebender spielen, weil so macht das Spiel wirklich mehr Spaß. Alles, du musst jede Kugel beachten, du musst besser haushalten mit deinen Sachen, du freust dich über jeden Scheiß, den du findest. Und die Situationen sind viel spannender, Gänsehaut-Feeling pur und Herzrasen, Herzklopfen, wie es sonst nur bei Dark Souls und ähnlichen Spielen der Fall ist. Und das ist das, was rüberkommen muss, finde ich. Und es ist nicht so, dass wir jetzt nur auf schwere Spiele stehen. Also wir sind zwar große Dark Souls-Fan, aber es muss nicht immer ultra hart sein. Also gerade zum Entspannen möchte man auch Spiele spielen, die nicht so schwer sind. Aber The Last of Us, bitte Leute, spielt's auf Überlebender. Bitte, bitte. Also, ich würde sagen, zu Last of Us haben wir alles rausgehauen, was sich raushauen lässt. Stopp, stopp, stopp. Wir haben dann noch was zu The Last of Us. Und zwar verschenke ich eine Version von The Last of Us Remastered für die PlayStation 4 an unsere Hörer, an euch, weil wir euch so lieben. Was ihr dafür tun müsst, ist mir zu schreiben, warum ihr The Last of Us für die PlayStation 4 verdient habt, warum ihr das unbedingt braucht und warum ihr nicht darauf verzichten könnt, das Ganze schickt ihr an post.gamerscore@gmail.com. Gamerscore in einem Wort, also post.gamerscore@gmail.com. Und vielleicht habt ihr es dann morgen schon in eurem Briefkasten bzw. in eurer Konsole. Auf das nächste Thema freue ich mich ganz besonders, denn das nächste Spiel oder besser den nächsten DLC-Inhalt Crown of the Sunken King für Dark Souls 2 habe ich nämlich mittlerweile schon ganze viermal durchgespielt, einfach weil es mir so viel Spaß macht. Aber ich glaube fast, dass der Tim da noch ein bisschen mehr zu sagen hat als ich, denn wie wir alle wissen, ist Dark Souls 2 Tims Passion. Ja, irgendwie schon. Also, The Last Crowns Trilogie nennt sich das ganze Jahr und das ist der erste Teil, der sich Crown of the Sunken King nennt. Kostet ungefähr 10 Euro, wobei für die PlayStation 3 und den PC gibt es auch einen Season Pass für 25 Euro. Da gibt es dann alle drei Teile. Die nächsten zwei erscheinen dann in Zukunft. Für die Xbox 360, was auch meine Lead-Plattform ist, gibt es das komischerweise nicht. Da muss man also regulär 10 Euro hinblättern, gibt es keinen Season Pass. Soll uns aber jetzt nicht sonderlich stören, denn der DLC ist sehr gut geworden, auch wenn er oder gerade deswegen er sehr schwer ist. Super, super Grammatik heute. Es gibt wieder saufiese Fallen, man kann sich auch verlaufen, man muss sehr viel auf die Umgebung achten, wie eigentlich immer bei Dark Souls, aber im DLC besonders. Man steigt ab in die unterirdische Stadt aus Ruinen, die sich Shulva nennt, und versucht, an die Krone von Vendrick, dem Sunken King, zu kommen. Ja, es gibt wieder alternative Bosse. Also das finde ich immer ganz gut, wenn es Bosse gibt, die man besiegen muss, aber auch welche, die man gar nicht so unbedingt sofort entdeckt, sondern erst auf abgelegenen Pfaden findet. Und Julian, du bist sehr begeistert vom DLC. Ich bin auch zufrieden, aber ich denke, da ist noch Luft nach oben für die nächsten zwei DLC-Teile. Ja, das in jedem Fall. Ich gehe auch mal fast davon aus, dass dieser DLC tatsächlich eine Einleitung darstellen sollte für das, was uns noch erwartet. Ganz besonders, wie du schon sagtest, ist schwerer. Ich persönlich hatte tatsächlich so ein bisschen das, also ich war an Dark Souls 1 erinnert. Ja, wobei man sagen muss, dass es schon einen gravierenden Unterschied zu Dark Souls 1 gibt, denn da gab es ja auch einen DLC und den musste man ganz schön suchen, während man jetzt bei Dark Souls 2 einen Gegenstand auf einmal im Inventar hat und auch in der Beschreibung genau steht, wo man ihn einzusetzen hat, und dann findet man schon den zusätzlich gekauften Content. Das war beim ersten Teil noch nicht so, da musste man echt ganz schön suchen und sich informieren, bis man da überhaupt hingelangt ist. Ja, also ich möchte behaupten, dass der Content, wie schon eingangs erwähnt, eher eine Voraussicht der Dinge ist, die jetzt noch kommen werden mit den anderen beiden DLCs. Ich bin definitiv sehr gespannt. Ich habe mir, wie gesagt, das mehr als einmal durchgespielt, alleine wegen dem sehr geilen neuen Soundtrack und dem Endkampf. Ihr werdet sehen. Dementsprechend, ich kann es wirklich jedem, der Dark Souls 2 nur im Entferntesten mochte und gespielt hat, ohne Zweifel empfehlen. Was ich sehr gerne mag, und ich glaube, das ist nicht so dein Thema, sind MOBAs. Also League of Legends, Heroes of New Earth, Heroes of the Storm, Dota 2, Smite und wahrscheinlich noch tausend andere. Und ich habe jetzt mir mal das MOBA Deadbreed angeschaut. Das wird in Schweden momentan noch entwickelt. Es ist ein Early Access-Titel. Ich persönlich bin kein großer Fan von Early Access, weil es sich immer so ein bisschen anfühlt wie eine Beta, die man aber bezahlen muss und bei der man quasi dadurch auch noch gezwungen wird, dem Entwickler Rückmeldung geben. Fand es aber doch sehr interessant, weswegen ich mal reingeschaut habe, denn Deadbreed selber, zwei Dinge, die sehr herausstechen, sind A, dass es eben sich mehr wie ein Rollenspiel anfühlen soll, dazu sage ich gleich noch ganz kurz was, und aber auch B, es ist sehr düster und Hardcore. Und damit, das meine ich jetzt nicht in irgendeinem zweideutigen Sinne, sondern Hardcore in dem Fall, das ist wirklich für MOBA-Spieler, die quasi tausende von Stunden in League of Legends oder sonst was investiert haben, genau wissen, wie alles funktioniert und wie dieses Genre tickt. Und halt, ne, wo muss man aufpassen, welche Lanes, wo teile ich mich ein, was ist mit den Creeps, bla bla bla bla bla. Denn man kann sich hier nicht teleportieren, man muss wirklich komplett zurücklaufen, um sich zu heilen. Dann gibt es so währenddessen keine Heiltränke oder ähnliches. Dann hat man keine Garantie mehr, wenn man hinter seinen Creeps wartet, dass man nicht angegriffen wird und so weiter und so fort. Und das finde ich sehr cool gemacht. Bis jetzt gibt es nur den 3 gegen 3 Modus. Da sind ja nur 2 Lanes, auf denen gespielt wird. Meistens 2 oben, einer unten. Und auch auf jeder Seite für jeden immer nur ein Turm. Das ist jetzt, ne, recht normal. Was hier sich auch wieder hinausstieg, ist, am Ende hat man hier jetzt keinen Nexus, den man zerstören muss oder irgendwas ähnliches, sondern einen Endboss, der es richtig krass in sich hat, man sich tatsächlich so ein bisschen wie bei Diablo vorstellen kann. Also einfach da irgendein riesengroßes Vieh hat, so ein Monster, was auch richtig satt Leben mitbringt. Und das war, also ich muss sagen, ich persönlich fand das richtig schwer. Und das ist auch, den kriegt man wirklich nur gelegt, wenn alle im Team da sind. Das ist dann quasi, ne, 2 hauen auf das Vieh drauf. Dann guckt einer an der Tür, wenn die gegnerischen Creeps reinkommen und wenn das gegnerische Team an die Tür klopft und ähnlichen Kram, dass man dann ganz schnell dahin geht und dann da aushilft. Also es ist richtig schwer und wie gesagt, dementsprechend auch nur wirklich für Leute, die richtig krass in diesem Genre drin sind, Anfänger oder auch, ich würde auch fast behaupten, Fortgeschrittene, werden sich hier nicht wirklich wohlfühlen. Was ich, wie gesagt, sehr cool finde, ist aber diese Rollenspielelemente, denn die Charakter, den man wählt, die haben jetzt hier keine festen Rollen zugewiesen. Also es ist nicht, Charakter 1 ist nicht zwingend ein Tank, der andere ist nicht zwingend ein Damage-Dealer und so weiter und so fort, sondern wirklich jeder Charakter kann Zauberer, Fernkämpfer, Nahkämpfer sein und eben auch Heilerfähigkeiten haben. Und zwar setzt sich das daraus zusammen, dass wenn man eine Partie startet, dass man anfangs erst, ja, Waffen kauft. Gut, das hast du jetzt auch in League of Legends, aber diese Waffen bestimmen durch die Bank weg, welche Klasse der Charakter haben wird. Und was ich sehr cool finde, ist, dass man diese Waffen und die Boots, die man anzieht, die Hose, der Helm und so weiter, den ganzen Kram eben, den sieht man auch im Charakter selber. Also der zieht sich den auch an. Das ist, wie gesagt, auch so wie bei in Action-Rollenspielen à la Diablo, was man ja bei League of Legends und den ganzen anderen Vertretern eben nicht hat. Man sieht die Items ja gar nicht, die man kauft. Und das finde ich sehr cool. Besonders, wenn man hier halt nicht hingehen kann und sagen kann, okay, ich nehme jetzt das Schwert der Zerstörung und die Axt des Einfrierens und kombiniere die Fähigkeiten. Nein, also man kauft sich sein Schwert, seinen Helm, seine Buchse und das war's dann auch. Also man kann dann nicht andere Items kaufen. Man muss tatsächlich hingehen und diese Items wieder verkaufen und dann nicht 3 verschiedene Rüstungen haben. Naja, wie gesagt, das Spiel ist Early Access. Es wird Free-to-Play sein. Befindet sich momentan in der Beta. Wer Bock hat, kann reinschauen. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, rate von ab. Es macht Spaß, aber es fühlt sich momentan auch sehr unfertig an und wirklich die Orientierung an Leute, die das Genre in- und auswendig kennen und quasi gelangweilt sind, wenn sie nicht die härteste Herausforderung überhaupt vorgesetzt bekommen, wird das deswegen dementsprechend andere abtören. Wie gesagt, das System gefällt mir auch sehr gut. Einziges Problem, was ich jetzt schon sehe und ganz dringend hoffe, dass die Entwickler noch was dran machen werden, ist, dass man manche Items nur mit Echtgeld kaufen kann, um sie dann wiederum halt im Spiel, wenn eine Partie beginnt, mit dem Gold zu kaufen. Wäre in der Theorie in Ordnung, wenn diese Items sich teilweise richtig, richtig krass stark sind. Und so hat dann quasi der Spieler mit dem dicksten Geldbeutel oder eben mit der Kreditkarte von Papa den größten Vorsprung. Aber wie gesagt, sehr interessantes Experiment. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich es nicht empfehlen. Aber sobald es dann einmal draußen ist, also wahrscheinlich Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, Free-to-Play, kann man sich definitiv geben. So, Tim, ich hoffe, du bist nicht eingeschlafen beim Thema MOBA. Nee, alles gut. Ich verfolge die Szene ja nur sekundär, weil ich selber auf dieses ganze MOBA-System nicht klarkomme. Bin aber fasziniert davon, was sich da alles tut und was für hohe Preisgelder da mittlerweile erzielt werden. Und es ist aber für mich im Prinzip ein Buch mit 7 Siegeln. Bis auf das Herr der Ringe, wie hieß es noch, für die Konsolen? Ja, Wächter von Mittelerde. Genau, Wächter von Mittelerde. Wenn das mit den Servern und der Verbindung mal geklappt hätte, wäre das ein sehr feines Spiel geworden. Naja, hat nicht geklappt. Kommen wir abschließend zu Oddworld Apes Odyssey New and Tasty. Oh, das Spiel ist doch schon 15 Jahre alt, Tim. Genau, das ist nämlich eine Art Remake, nicht hundertprozentig Remake, es ist eine Neuauflage von Oddworld Apes Odyssey von anno 1997. Und ich kann mich erinnern, dass ich das damals auf der PlayStation 1 gezockt habe und den Anfang, das Intro auch sehr gruselig fand. Oh, ich auch. Ja, echt? Ja, kein Scherz. Also ich habe es ja jetzt auch noch mehr gesehen und habe dann auch direkt, muss mich direkt daran zurückerinnern, wie ich als Kind wirklich da saß und dachte, holy shit. Das Also mich hat ist das jetzt überhaupt alles nicht mehr sehr, geschockt. nee, mich Ich auch muss sogar im jetzt total Gegenteil. grinsen, Ich fand ja. es sehr amüsant. Aber ja, es ist also, man ist trotzdem sehr makaber, wie Abe dann eben mitbekommt, dass seine Kollegen dazu Bürger verarbeitet werden und so. Ja, für die, die es nicht wissen, das ist also, die Hauptfigur ist Abe, der arbeitet in einer intergalaktischen, wie auch immer, Raumstation, Fleischfabrik und arbeitet am Band. Und er bekommt durch einen Zufall mit, dass die Fleischressourcen zu Neige gehen und die dicken Firmenbosse sich überlegen müssen, wie sie an neue Fleischreserven rankommen und dann einfach mal entscheiden, ach, verarbeiten wir doch einfach unsere Angestellten zu leckeren Gerichten. Und ich weiß noch, wie damals bei dem Intro, wie er dann in die Kamera geguckt hat, total entsetzt und dann gesagt hat, das neue Fleisch waren wir oder so, irgendwie so. Und ich war total so, oh, was, die wollen die einfach aufessen. Die neue Fleischsorte. Ja. Das waren wir. Hat mich damals geprägt. Ja, ich finde Egal. es sowieso sehr lustig, wie er spricht, der gute Ape, ne? Ja, also das Das. Voice Acting ist hervorragend. Sowieso dieses ganze Art Design ist total abgefahren und bizarr und irgendwie auch seltsam, also im positiven Sinne. Das gefällt mir sehr gut. Was ist das überhaupt? Das ist ein Plattformer mit Rätseln und Geschicklichkeitseinlagen. Also kein klassisches Jump'n'Run irgendwie, dass man so da großartig rumhüpft. Man muss schon überlegen. Und manche Rätsel sind auch ganz schön knifflig. Ja, das fängt sowieso sehr früh an, das, was mir persönlich sehr gut gefällt, weil man gerade heutzutage die meisten Spiele einen ja viel lieber an die Hand erstmal nehmen und genau erklären, was man machen muss und Tipps geben und was weiß ich. Aber auch hier in der neu aufgelegten Fassung von Apes Odyssey ist das nicht der Fall. Also man kommt ins Spiel rein, guckt sich erstmal um, es gibt kleinere so Schilder und sowas und man kann sich an der Situation erkennt man, was man genau machen muss. Aber ansonsten war es das im Wesentlichen und das ist wirklich cool gemacht. Also man spielt eben Ape, das kann man sich, das ist ein grünes Mannequin von einem anderen Planeten und das muss jetzt eben seine Kollegen da rausholen. Und das ist eben der knifflige Part daran, denn man muss einfach jetzt mal sich vorstellen, diese Kollegen vom Ape, dass die sind so schlau wie eine Garnele. Und dementsprechend muss man sie die ganze Zeit dadurch lotsen und darauf achten, dass sie halt dann nicht von den Wachen erschossen werden, dass sie nicht irgendwo runterfallen, dass sie nicht irgendwo reinlaufen. So ein bisschen Lemmings-mäßig, nur dass man selber so ein Lemming spielt und eben die anderen Lemminge zum Ziel führen muss. Und dabei hat man dann eben die Möglichkeit, mit seinen Kollegen zu sprechen. Also der Ape geht dann hin und macht dann Hello. Und der Kollege grüßt einen dann zurück und dann sagt man halt Follow me. Also folgt mir und die kommen dann mit. Und dabei musst du halt dann die ganze Zeit aufpassen. Zum Beispiel dich in Schatten verstecken, im richtigen Moment hochspringen, runterspringen, den Kollegen dann sagen, nee, kurz stehen bleiben und so weiter und so fort. Und wie du schon gerade sagtest, wird später richtig, richtig knifflig. Also ich weiß nur, dass ich es habe, damals habe ich es nie durchgespielt. Nee, das war damals viel zu hart, als wir in dem Alter waren, dass wir es gespielt haben. Das Ding ist, das Ganze wird aus der 2D-Perspektive gezeigt, hat sehr schöne 3D-Hintergründe. Man läuft also von links nach rechts. Das ist schon klassisch plattformermäßig und versucht durch diese Fabrik zu kommen und halt zu entkommen, vor allen Dingen mit möglichst vielen seiner Kollegen. Ja, es ist nicht komplett ein Remake, also da wurde schon einiges dran geändert. Es gibt jetzt sehr geschmeidige Animationen. Die Grafik ist generell natürlich total neu aufgelegt. Der Sound ist hervorragend. Die Steuerung empfand ich ein bisschen träge, aber dieses Speichersystem, man stirbt halt sehr schnell. Das ist halt nicht so ausgelegt, dass Abe großartig kämpft oder so. Wenn man erwischt wird, wird man erschossen oder zermatscht oder sonst was, was auch immer gerade da Fieses auf einen lauert. Aber dieses Speichersystem erspart viel Frust. Das war früher nicht so. Oddworld Apes Odyssey kostet 20 Euro. Das Spiel ist den Preis auf jeden Fall wert. Hat viel Spaß gemacht. Es sollte mehr von diesen liebevollen Neuauflagen geben und weniger seelenlose HD-Remakes. Deswegen vergebe ich 9 von 10 liebevolle Neuauflagen. Megasta. Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Gamerscore bei geekkeller.de. Ich bin der Tim und ich habe heute zwei Gäste. Einmal den Micha und einmal den Jörg Langer. Wunderschönen guten Abend. Schönen guten Morgen. Nein, natürlich haben wir, oder habe ich den Joe zu Gast und den Micha. Hallo ihr beiden. Hi. Hallöchen. Wunderschöne Stimmen habt ihr. Vielen herzlichen Dank. Für dich gehe ich auch ein kleines bisschen näher. Bin ich ganz wuschelig. Ja, wir haben uns ja eben schon so ein bisschen aufgeheizt gegenseitig im Vorgespräch. Da fielen so Worte wie Brokeback Mountain Cast und so. Deswegen tropft es hier von den Fensterscheiben. Wie ein Titanic. Von meiner Stirn. So, erzählt doch mal, wer ihr seid. Denn traditionell stellen sich die Gäste bei mir immer selber vor. Sorry. Joe, fang du mal an. Ja, also einen wunderschönen guten Morgen. Ich heiße Joe. Ich schreibe für die wunderbare und beste Website der Welt, arcade.de mit Doppel-R. Dürft ihr gerne drauf gehen, dürft ihr liken, kommentieren, abonnieren. Macht man das so? Ja, ist cool. Mach weiter. Ich trage gerne keine Hose. Ich trage dafür aber Bart. Und ich glaube, das steht mir auch besser. Ist der Bart dein Hosenersatz? Also geht der Bart so lang, dass du keine der Hose Bart-Hose. Brauchst? Nee, der lenkt vom Rest ab eher, glaube ich. Ach so, wenn du nackt durch den Raum läufst, dann gucken die Leute eher auf den Bart. Genau, richtig. Interessant. Also das geringere Übel quasi. Pack die Bart-Hose ein. Hallo, ich bin Micha von Insert Moin und Kollisionsabfrage.net. Und ja, Insert Moin gibt es auf superlevel.de. Kollisionsabfrage.net ist unterreichbar unter der Adresse, wie ich sie euch jetzt gerade hier so genannt habe. Und ich trage sehr gerne Hosen, auch im Sommer. Ich habe in der Regel keinen Bart, es sei denn, ich arbeite zu lange. Und dann wird man so ein bisschen faul und vergisst das Rasieren. Ja, und ich bin ansonsten, also ich arbeite ansonsten auch mittlerweile ein bisschen in der Spielindustrie und mag Spiele aber auch privat so gerne, dass ich unheimlich gerne über sie schreibe und podcaste. Sehr cool. Also Insert Moin ist halt der Podcast, über den ich die ganze Zeit Witze mache und Anspielungen. Also die Hörer, die das vielleicht nicht kennen sollten, ist natürlich schon eine kleine Schande. Insert Moin sollte man kennen. Und ja, ich war ja schon so oft bei euch zu Gast und deswegen freue ich mich mal, einen von euch hier zu haben und natürlich auch den Joe. Ja, du bist halt auch okay, dass du da bist. Ja, ganz okay. Zweite Wahl halt. Ne? Du bist aber auch demnächst wieder bei uns zu Gast, ne? Also genau, da freue ich mich schon drauf. Ja, sollen wir schon verraten, worum es geht? Oder soll es eine Überraschung sein? Sehr gerne. Bound by Flame. Ach so, das wusstest du nicht. Leisure Suit Larry. Ach so, also ist das doch das falsche Spiel gespielt? Das ist jetzt da ist doch ein großer Qualitätsunterschied zwischen den beiden. Eigentlich nicht. Ja, aber irgendwann nächste Woche hoffe ich, dass es klappt. Nehmen wir dazu was auf. Stimmt, du bist regelmäßig bei uns zu Gast und eigentlich. Warum eigentlich? Weiß ich ja, warum eigentlich? Ich habe von Daniel sogar so eine Art Medal of Honor für Insert Moin Gäste bekommen. Stimmt, so eine Plakette bräuchten wir eigentlich noch so für Gäste. Also wenn man über 10-mal dabei ist, dass man dann irgendwie so ein Achievement oder sowas kriegt. Weißt du, so ein Abzeichen. Ja, Achievements sind geil. Da muss ich, bei der Gelegenheit muss ich mal zwischendurch anprangern, dass ich ja noch nie eingeladen wurde. Ey, das ist echt scheiße. Fällt mir jetzt auch gerade erst auf irgendwie. Warum eigentlich nicht? Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich zu unflätig. Vielleicht bist du zu bärtig. Vielleicht bin ich nicht unflätig genug. Vielleicht ist es ja die Bartkonkurrenz. Vielleicht ist ja dieses Bartkratzen. Ich weiß es jetzt wirklich nicht. Warum bist du noch nicht? Ich mach dir einen Vorschlag. Ich lade dich demnächst mal ein. Wir suchen uns ein Thema. Ja. Wenn es nicht Planes ist. Ey, Planes 2, immer im Einsatz. Wenn es nicht sowas ist. Und dann suchen wir uns ein Thema und dann lade ich dich demnächst ein. Nach der Gamescom direkt. Jetzt die nächste Woche wird er eh. Nach was? Was ist die Gamescom? Gamescom. Die wird übrigens komplett klein geschrieben, glaube ich, oder? Ja. Ein Insider nach dem nächsten wird hier in den Header gejagt. Es ist auf Twitter ging die Diskussion um. Das habe ich heute zufällig gesehen, weil ich Twitter nur noch so halbherzig verfolge. Aber da war die Debatte, ob man Gamescom mit großem G schreibt, mit kleinem G, also komplett klein, mit großem C, mit großem G und CE oder ganz anders. Man sieht, wie wichtig Twitter geworden ist für die Menschheit und politisch ist es natürlich auch eine wichtige Diskussion. Ohne Scheiß, ich kriege gar nichts mit, wenn man kein Twitter liest. Ich habe vor ein paar Monaten habe ich Bachelorphase gehabt und habe ich alles abgeschaut, alle Kanäle dicht gemacht. Ach nee, Bachelorette läuft doch jetzt. Und da habe ich bemerkt, ich habe nichts mitbekommen. Dann komme ich quasi wieder so, mach Skype an, spreche mit ein paar Leuten so, ey, hast du mitgekriegt, dass hier das und das passiert und hier voll der Shitstorm und da und dies und jenes. Ja, alles. Und ich habe nichts mitgekriegt, weil alles über Twitter lief, nicht mehr über Facebook. In Facebook habe ich ab und zu mal reingeguckt, aber die ganze Diskussion und diese ganze, ich nenne es mal Gaming-Szene, spielt sich zu 80% auf Twitter ab. Und wenn du keinen Account hast und nicht regelmäßig liest, bist du total am Arsch. Leute, hört auf Micha, er hat völlig recht. Nutzt Twitter, sonst seid ihr am Arsch. Nutzt Twitter und folgt uns. Der sagt doch jetzt mal eure Twitter-Namen. Haut raus. Es funktioniert super. Ich schneide es nicht raus. Ich sag erstmal, komm, wir sind gegenseitig. @ Rinderhack, da ist der Joe zu finden. Und ja, jetzt wird es schwierig. Du heißt the_whispering, ist das korrekt? Genau. Hat überhaupt gar nichts mit unserem richtigen Namen zu tun. Wir heißen weder Rinderhack noch Flüsterer mit Nachnamen, aber da sind wir zu finden und der gute Tim ist unter Wurstwasser, @Wurstwasser, oder? Das wäre cool, ey. Ich wünschte, ich könnte es noch ändern. Man kann es ändern. Ah. Das ist ja so. Außerdem muss ich, Micha, ich muss dir widersprechen, mein zweiter Vorname ist drin, der Hack. Oh. Ja. Das tut mir leid. Das ja, ist ich weiß. Eltern, das ist der Timster, ne? Der und dann Timster groß mit einem M. Wow, nicht schlecht. Ich muss es nachgucken. Wo ihr gleich nicht nachgucken sollt, ist nämlich bei Omas Ratespiel. Was für eine Überleitung. Super, oder? Professionell. Ja. Omas Ratespiel. Ihr seid nämlich meine zwei kleinen süßen Versuchskaninchen. Hat er gerade süß gesagt? Hat er gerade klein gesagt? Jetzt habt ihr mich auf ein Konzept gebracht. Ja, genau. Omas Ratespiel. Das ist eine neue Kategorie in einer Kategorie, nämlich Megaster heißt die Gastkategorie und ihr startet jetzt mit Omas Ratespiel. Und dann würde ich einmal den Joe bitten, sich die erste Frage anzuhören und mal sehen, ob du da einen Punkt für abräumen kannst. Solltest du es nicht schaffen, versucht Micha die Frage richtig zu beantworten. Ich bin sehr gespannt. Super Mario war nicht immer ein Klempner. Welchen Beruf übte er ursprünglich aus? Oh, das wusste ich mal. Ach, Kacke. Das ist nicht die Antwort. Hat auch nichts damit zu tun, im Gegensatz zu seinem jetzigen Beruf. Das Wasser, Scheiße. Ich weiß es nicht und ich mutmaße und ich werfe einfach mal den Pizzabäcker in den Raum. Okay, einen Pizzabäcker, gut. Okay, Micha, das war falsch, deswegen darfst du jetzt. Das ist ein super Auftakt. Ja, ich überlege, also ich weiß, dass er früher Jumpman hieß, aber er wäre bestimmt kein Was sein Beruf? Ja, also das weiß ich. Hatte das, vielleicht klingelt es dann bei Joe. Also ich weiß, dass das erste Spiel nicht Super Mario hieß, sondern es war dieses Jumpman. Und das war ja, und das hieß auch früher nicht Donkey Kong, sondern wie gesagt, das hatte diesen komischen Namen in Japan. Und erst als das nach Westen gekommen ist, wurde es, glaube ich, umbenannt, ne? Wenn ich mich nicht irre. Und das ist alles nicht die Frage. Das ist alles nicht die Frage. Aber ich versuche da irgendwie hinzukommen. Aber hatte der einen Jumpman nicht sowieso schon diesen roten Anzug an? Oder ist das irgendwie... Den hatte er schon an, ja. Ja, also er sah damals auch so aus wie heute, ne? Also da, aber was ist denn das? Das ist doch ein Klempner-Anzug. Vielleicht war er Fensterputzer. Gut, ihr wisst es beide nicht. Die richtige Antwort kommt jetzt. Mario war vor seiner Karriere als Klempner ein Tischler. Was? Ja. Was? Okay. Tischler? Das ist doch bestimmt erstunken und erlogen. Nein, nein, nein, nein, nein. Alles knallhart recherchiert. Aber warum? Na, okay. Kommen wir zur nächsten Frage. Ja, die sind nicht leichter. Die Oma hat sich da was Fieses ausgedacht. Okay. Die Welt von Dark Souls ist voller gefährlichen Bestien. Welche Kreatur bewacht den Aschesee? Boah, da hab ich doch keine Ahnung von. Ich habe das Spiel nach ungefähr, weiß nicht, 2 Stunden und ungefähr 200 Tonnen in die Ecke geschmissen. Und ich habe verzweifelt. Ich sage einfach mal Bugs Bunny. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Guter Tipp. ja, zwar natürlich falsch. Du bist dran. Okay. Oh, ich finde das ja schon ziemlich geil, das ganze Franchise. Aber Namen merken. Ach, Scheiße. Ist das, wie ist denn die, oh, ich weiß nicht, hast du auch Englisch gespielt? Ashleigh? Boah, ich weiß es nicht mehr. Joe hat Bugs Bunny gesagt, so. Ja, es war auf jeden Fall. Es kann nur besser werden. War das irgendwie ein König, kann das sein? Ich bring's wahrscheinlich durcheinander. Ich weiß okay, es nicht. Okay, jetzt deine Antwort. Ja, ich sage einfach mal ein König. Eine angriffslustige Hydra. Ah! Ich bin völlig ahnungslos, was Dark Souls angeht. Wirklich, ja. Absolut. Ich weiß gerade mal, wie es heißt, das Spiel. Ist ja gar nicht schlimm. Es gibt noch mehrere Spiele, die auftauchen. Ich hoffe. Welches Luftfahrzeug der Allianz aus der Halo-Reihe wird von nur einem Piloten geflogen? Halo. Toll. Super. Ich habe gerade mal Halo 3 gespielt. Jetzt darf ich natürlich raten. Wird eine Person, also irgendwie eine, wahrscheinlich so ein Ding, was nur der Master Chief fliegt, ne? Ich weiß es nicht. Na, wenn du nochmal genau hinhörst, gehört der Master Chief wirklich zur Allianz? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Er ist ja irgendwie Solo-Kämpfer. Nee, Allianz, warte mal. Worum geht's in Halo überhaupt? Also ich hab Halo 3 gespielt. Niemand versteht die Story von Halo. Wirklich, also ich habe Halo 3 gespielt. Es war ein lustiges Spiel, hat auch Spaß gemacht, hab's mit Freunden gespielt. Und ich weiß, das Einzige, was ich nur noch weiß, ist du, Jeep, Waffen, Gegner, die schreien wie Schlümpfe, wenn du sie abschießt. Und irgendwie so ein Schleimding, was irgendwann von so einer Rakete auf die Erde kommt. Und das ist alles, was ich weiß. Und so eine Weltraumtuse ist noch mit dabei, die in deinem Helm sitzt. Cortana? Ja. Oh, das war sogar richtig. Ja, so. Aber ich glaube, die Frage kannst du nicht beantworten. Kann ich nicht beantworten. ODST habe ich auch gespielt. Aber da kann das ich mich, war das Schlechteste. Das, aber da kann ich mich noch an die Jazzmusik erinnern. Das war super. Aber ansonsten habe ich keinen Halo-Teil gespielt. Und ich habe da, glaube ich, noch Nachholbedarf. Ja, hast ja bald Gelegenheit. Mhm. Jo. Okay. Ich glaube, ich verstehe die Frage so, als dass da nicht quasi ein bestimmter Pilot ein Fahrzeug fliegt, sondern die Anzahl der Piloten da korrekt gefragt ist. Und dann würde ich sagen, ein Banshee. Die Banshee. Boah. Vielen Dank. Sehr schön. Banshee. Kann man die im Multiplayer spielen? Ja, kann man. Sind das diese komisch geformten Dinger, die so eine merkwürdige Nase haben? Man legt sich so quasi so ein bisschen rein und dann schwebt man damit durch die Luft und ich glaube, so Kondensstreifen kommen noch so draus. So ja, dann erinnere lasermäßig, ich mich. Ja. Dann erinnere ich mich. Okay. Wow. Ah. Immerhin habe ich die schon mal gesehen. Sehr gut, Joe. Dann, ja, Joe, mach dann nochmal die nächste. Mach ich das nochmal. Moment. Super Mario Kart erschien außerhalb Japans nur zensiert. Was passiert auf dem Siegertreppchen, wenn Bowser der Sieger ist? Ich habe es schon mal gehört. Ich glaube, dass er die Kontrahenten wegschlägt. Ich bin mir aber nicht sicher. Irgendwas in der Richtung war es. Also meine Antwort ist, und ich logge ein... Er bams sie einfach weg. Bam. Nicht schlecht, Joe. Das ist natürlich absolut falsch. Micha. Ja, was passiert, wenn Bowser... Ich muss da jetzt ein bisschen ins Blaue raten, aber er verbrennt die anderen. Ist ja ein Nintendo-Spiel, ne? Wahrscheinlich nicht, aber... Fatality! Boah, das wäre schon ziemlich geil. Das wäre super geil. Ja, das würde ich sogar importieren dann. Ja. Fatality. Weinen die nicht einfach oder nö? Es hat was mit Flüssigkeit zu tun. So weinen. Ja, wahrscheinlich, ja, gut, wo du es sagst, und das zählt jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Er wird sie anpinkeln. Erniedrigen. Was passiert denn bei einem echten Rennen? Die freuen sich doch alle einfach nur, oder? Und was machen die dann? Womit freuen die das? Jubel. Ach so, Sekt. Genau. Ja, aber Bowser würde ich aber, also es ist kein Natursekt. Das ist nicht, das hätte Joe gerne. Aber, aber er bespritzt sie mit normalem Sekt. Er kippt sich eine Flasche Sekt ins Maul. Er haut sich eine, ach so. Das haben die zensiert? Das haben die zensiert. Alkohol in einem Kinderspiel ist in Amerika nicht so gern gesehen. Mm. Okay. Ist ja nicht in braunen Tüten verpackt. Ich ist mit der braunen Tüte durch die Innenstadt und triffst dann Kollegen. Ah, was hast du gekauft? Mario Kart. Aber pssst. Die Ankart. Ja. Die mit dem Sekt. Okay, ich glaube, wir haben die beide nicht beantwortet, ne? Nee, ihr beide. Also pinkeln würde ich ja jetzt gelten lassen eigentlich. Nee, dafür gibt es nicht mal einen halben Punkt. Oh. Micha, nächste Frage. Okay. In welchem Jahr erschien der Game Boy Micro in Europa? Oh, scheiße, ey. Was soll ich das denn wissen? Das war doch eine Revision von dem GBA, ne? Das würde jetzt mal so ins Blaue raten. Das muss also noch vor dem... Ist das nicht während des DS gewesen, komischerweise sogar? 2004? Ist das deine endgültige Antwort? Ich glaube schon, ja. Würde ich jetzt raten. Leider nicht. Joe, du darfst. Du darfst. Ich will so bleiben, wie ich bin. Gameboy Micro. Wann erschien er? Passend zu deiner Männlichkeit. Autsch. Finde ich auch nicht witzig. Stimmt. Der Gameboy Micro. Das ist eine gute Frage. Das ist echt eine gute Frage, ne? Ich hätte jetzt spontan gesagt, dass es, ich würde sagen, es war vor 2004. Aber nicht viel. Ich würde einfach mal 2002. Falsch. Weißt du, ich habe nicht zu Ende gesprochen. 2003. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. 2002. Aber ist falsch. Ich weiß es nicht. Ich habe es gerade nachgeguckt, ne? Ich dachte, es kam wirklich spät. Es kam 2005 und zwar erst im November, also wirklich schon fast 2006. Im November 2005. Das total war fast eine Antwort. Weißt du, also ich habe auch überlegt, aber der kam ja so spät. Das war ja eigentlich schon. Der DS kam ja, glaube ich, irgendwie ein Jahr später oder so. Kann das sein? Ich glaube, 6 oder 7. Ja, also der Micro, das war so ein Ding, das hat eigentlich auch kein Mensch gebraucht. Aber ist aber tatsächlich der beste Gameboy, meiner Meinung nach. Und auch, da stehe ich auch nicht alleine da mit der Meinung, der war echt super. Und ich könnte mich in den Arsch beißen, dass damals, da gab es noch hier GameStop, die super beliebte Kette, hieß damals noch EB Games. Ja. Und da hatten die, das war irgendwie ein Flop, hatte ich das Gefühl. Jedenfalls haben sie zum Schluss für 40 Euro pro Stück rausgehauen. Oh. Also Neupreis, ne? Und da stand ein riesen Stapel, das ganze Regal war voll, in allen möglichen Farben. Und ich habe noch so überlegt, holst du den? Und ach, du spielst eh nicht den alten Kram, du spielst dann jetzt eher DS. Hätte ich das damals gemacht, ey. Das ist so ein tolles Teil, weil das super klein ist. Super Beleuchtung, ganz knackscharfer Bildschirm. Knackscharf. Ja, wirklich. Es ist einfach genial und halt super leicht und passt in diese kleine Tasche von den Jeans, weißt du? Oben über der normalen Hosentasche. Einfach super für unterwegs und ja, jetzt zahlst du für die Dinger richtig, richtig viel Asche. Auch gebraucht. Was denn jede Ritze? Story of my life. Aber ich geguckt, also der am 11. März 2005, also wirklich ein halbes Jahr vorher, kam der DS raus und ich weiß, dass ich mich damals voll gewundert habe und dachte, hä, wer will denn jetzt noch so ein Mini-Gameboy kaufen? In Europa sogar noch später, denn März war ja, glaube ich, US- oder Japan-Start. Aber es gibt geile Spiele auf dem GBA. Absolut. Ich habe mir so eine Retron-Konsole gekauft, so ein Ding, wo man die Module reinstecken muss und das Ganze beim Fernsehen emuliert wird. Und das Ding hat halt auch einen GBA-Slot. Und habe ich gedacht, und ich habe so die ganze Gameboy-GBA-Generation so völlig verpasst und habe jetzt erst bemerkt, was für geile Sachen es da gab, die damals an mir vorbeigegangen sind. Also ich Golden Sun, Metroid Fusion. Ja, also ich war mehr so der PSP-Typ und habe dann da recht viel gespielt. Und jetzt mittlerweile ärgere ich mich ein bisschen, weil da wirklich total gute Rollenspiele und so und auch ziemlich geile Plattformer rausgekommen sind, die sogar auf dem Fernseher noch richtig viel Spaß machen. Ja. gut. Er steht immer noch 1-0 für Joe und so ein Messer. Vielleicht trinke ich eine Flasche Sekt. Okay, kein Natursekt-Witz mehr, sondern Micha, hast noch eine Chance. Okay. Wie lautet die erste Aufgabe des ersten Kurses von Super Mario 64? Oh. Sag bitte nicht, dass du eins der besten Spiele aller Zeiten nicht gespielt hast. Na ja, komm. Also ich habe fast alle Sterne gesammelt. Oh, ja, gut. Ich überlege nur gerade, ich meine, der erste Level, Alter. Man haut ja diesen Bombenmenschen da oben runter, ne? Das ist dieser Bombenkönig von diesem Turm. Aber ich glaube, das ist nicht die Aufgabe. Ich glaube, die Aufgabe ist doch, muss man das machen? Ist das die Aufgabe? Reden wir weiter. Man muss den doch vom Turm schmeißen. Man trifft doch unten so ein Vieh. Ich weiß jetzt nicht, was für eins. Ob es jetzt ein Pilz ist oder irgendwie auch so eine freundliche Bombe. Es gab ja irgendwie in der ersten Stage rote und schwarze Bomben, glaube ich, ne? Und die roten waren noch die netten. Die waren rosa, ja, genau. Oder rosa, ja. Je nach Fernseher waren sie auch rot. Und okay. Das lasse ich da. Und da sagt er unten doch, der Arsch da oben, du musst gestürzt werden, der dreht voll ab. Und dann gehst du diesen ganzen Turm hoch und hast damals als Kind voll den Flash gekriegt, weil das ziemlich geile Kameraführung hatte und dich einfach voll auf diese 3D-Ebene gehievt hat. Erstes Mario in 3D und so. Und ich glaube, man muss das einfach. Alles, ja. Ja, und man muss doch diesen. Ich weiß nicht, wie sein Name ist, aber man muss diesen Bombenkönig runterschmeißen von dem. Also, nee, warte mal, runterschmeißen hat nichts gebracht. Das war natürlich das Erste, was ich probiert habe. Man muss den einfach nur besiegen, kann das sein? Oh, das klingt sehr gut. Ja. Du weißt leider nicht, wie er heißt, aber einen halben Punkt lasse ich gelten, es sei denn, Joe kann jetzt die Frage komplett richtig beantworten. Huiuiui. Ja. Ich würde sagen, wenn ich jetzt einfach nur den Namen sagen muss, würde ich jetzt einen Namen raten. Mhm. Ich würde sagen, er heißt, das war ein dummes Wortspiel. Dr. Snuggles. Nee, ich glaube, er heißt irgendwie Bob Omb oder so. Ja. Heißt denn nicht die Band auch von Dings? Ja, von Dings, genau. Scott Pilgrim. Ja. Ich glaube, er ist Bob Omb. Jetzt hast du aber so viel Hilfe bekommen. Jetzt sage den kompletten Auftrag des ersten Kurses. Man muss Bob Omb besiegen. Lass ich gelten. Besiege König Bob Omb. Oh. Komm, jetzt halt den Punkt, Micha. Besiege König Bob Omb. Pickle. Okay. Micha kriegt einen halben und Joe kriegt einen ganzen. Boah, dann hat er immer noch 1,5 Punkte Vorsprung. Ja, aber ihr schlagt euch besser, als ich gedacht habe. Immerhin. Gut, Micha, weiter geht's. Warum hat der Verbraucherzentrale Bundesverband die Firma Falwe im Jahr 2005 abgemahnt? Ah, das hat irgendwas mit dem Steam-Client natürlich zu tun. Jetzt überlege ich nur, was das nochmal war. Ich glaube, es ging um digitale Rechte? Irgendwas, ich komme nicht drauf. Irgendwas, das hatte irgendwas damit zu tun mit der Rechteverteilung. Aber ich, riss mich auf die Reihe. Lauscht gespannt. Ne? Ich bin gerade überlegen, da war doch irgendwas. Es ging doch, glaube ich, darum, dass die, also man lädt sich über den Steam-Client ja die ganzen Spieldateien runter und ach, ja, genau. Es ging, glaube ich, darum, dass die User das Recht drauf haben sollten, die Sachen davon auch eine Sicherheitskopie anzulegen und dass man nicht immer online sein muss, also dass man die Klamotten auch offline spielen kann. Und ich glaube, die Verbraucherzentrale hat das irgendwie sehr kritisch gesehen und gesagt, das muss so sein, dass man, sobald man es runtergeladen hat, man keine Online-Anbindung mehr braucht. War das vielleicht war das vielleicht der Grund? Klingt plausibel und nicht schlecht, ist aber leider nicht die richtige Antwort. Ah, aber da gab es doch was mit irgendwie in dieser Richtung, oder? Da gab es was in dieser Richtung. Das ist aber nicht der Fall, der gefragt ist. Joe? 2005. Da habe ich ja noch in die Windeln gemacht. So ein Jungspund bin ich. Irgendwie geht es in jeder Frage um Pisse, oder? Nee, in dem Fall war es Kaka. Ach so. Niveau ist hier. Meine Niveau? Stärke. Niveau ist meine. Und mein dritter Vorname übrigens. Joe Rinderhack Niveau. deswegen wurde Valve Falfe abgemacht. Ich hab's mein Leben lang falsch ausgesprochen. Ja, ich habe immer Valve gesagt, aber das ist wohl offensichtlich falsch. Nee, ich würde auch was Ähnliches sagen wie der Micha. Wüsste ich nicht. Keine Ahnung. Ja, also wenn es irgendwas mit Half-Life zu tun hat oder so, oder Counter-Strike, dann ist es an mir vorbeigegangen. Ich gebe euch einen Tipp. Und zwar ist es so, dass es heute gar nicht mehr kritisch gesehen wird. Also das wurde quasi akzeptiert. Und Steam ist halt eigentlich, es ist eigentlich das grundsätzliche Merkmal von Steam. Nur, dass du halt sag es gleichzeitig. Also, nein, du musst, dass das Steam Grundvoraussetzung dafür ist, dass du Spiele spielen kannst, oder? Dass du den Steam-Client auf deinen Rechner installiert haben musst? Das ist auf jeden Fall eine der Punkte. Mhm. Und da gab es aber noch einen und das trifft ebenso auf meinen Tipp zu. Das ist Grundverständnis von Steam. Genau, dass du halt nicht die Rechte an den Spielen besitzt. Beziehungsweise kein, wie sage ich's? Du weißt, was ich meine. Ist es richtig? Ding, ding, ding. Was bedeutet das denn? Die Rechte nicht? Also, dass du für den Fall, dass das Spiel vom Server genommen wird, hast du kein Anrecht darauf, das dann nochmal runterzuladen oder so? Leider nicht. Es ist, glaube ich, zu offensichtlich, oder nee, nicht zu offensichtlich, aber zu akzeptiert heute. Nämlich, es ging darum, weil auf der Verpackung von Half-Life 2 nicht ersichtlich war, dass ein Steam-Akkord-Installation notwendig ist und die Seriennummer nur von einer einzelnen Person genutzt werden kann. Eigentlich total logisch, weil Steam ist ja eine quasi im Prinzip eine DRM-Plattform. Ja. Hölle! Natürlich. Oh. Natürlich. Das ist ja. Ja, eigentlich selbstverständlich, aber gut. Deswegen gibt es doch diese diese Sharing-Funktion in der Beta, oder? Ja, ist jetzt offen. Ach so. Also davon weiß ich gar nichts. Soll ich es euch kurz erklären? Ja. Man kann seine Steam-Bibliothek bis zu, ich glaube, 5 Menschen beziehungsweise 5 anderen Accounts zugänglich machen. sie können dann deine Spiele spielen, wenn du gerade selbst nicht spielst. Das ist ja super fair. Wo ist der Haken? Kein Haken. Du kannst halt wirklich nur 5 Leute dafür autorisieren. Das ist ein etwas aufwendigerer Prozess, weil du dich dann halt wirklich erst mit dem Passwort und dem Account deines Gegenübers auf deinem Rechner anmelden musst. Das heißt, du musst halt wirklich, wenn du deinen Account sharest, deine Account-Daten rausgeben. Über Distanz. Ja, gut, mit Familien, ja, ja, und genau, richtig. Freunden, das kann Problem sein. Also, das Problem an der Sache ist, dass sämtliche, wie heißt es, Cheater, Schilde etc., wie heißt dieses System, was die haben bei Valve? Punkbuster? Nee, das andere. Anti, Valve Anti-Cheat, VAC. Mhm. Dass das auch, wenn jemand mit deinem Account Unsinn baut, dass es auf dich zurückfällt. Ah, okay. Dass du halt gebannt wirst. Ja, und bei den Freunden, die du hast, ist es natürlich kritisch. Richtig, ich habe ja nur kriminelle Freunde. Eben. Wie dich. Ja. Time's up. Ja, okay, also haben wir bei diesem ganzen Quiz-Ding jetzt voll versagt, oder? Nein, ich finde, ihr habt euch, also es waren ja wirklich beabsichtigt sehr schwere Fragen. Mhm. Ich habe hier auch absolute Gaming-Profis zu Gast, nur die Creme de la Creme. Und, zweite Wahl. Reite da nicht so drauf rum, wie auf, na, das lasse ich jetzt. War das jetzt wieder was mit deiner Oma, oder? Boah, ich spiele das vor, aber das weißt du schon. Die ist eine treue Hörerin. Eine von den zwei. Die wird sich freuen. Die wird bestimmt wieder mitmachen und Fragen stellen. Jungs, das war klasse. Joe, du hast gewonnen. Du hast Ruhm und Ehre erspielt. Impressive. So ein Scheiß, er hat doch nur etwas betrogen. Ich wünschte, ich hätte betrogen. Wäre ihn verklagen. Wäre es nicht so peinlich gewesen. Hm? Stimmt. Genieß deinen Sekt. Nee, du genießt ihn gleich. Erzählt mir nicht, was ihr nach dem Podcast noch vorhabt. Oh Gott, ich schäme mich dafür jetzt gerade. Es wird gerade übrigens live gestreamt. Es gibt ja keinen Grund, sich zu schämen. Okay, Jungs, ich fand super, dass ihr den Scheiß mitgemacht habt. Es hat mich gefreut und ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Geringfügig, ja. Selbstverständlich. Ja, wir sehen uns nächste Woche auf der Gamescom. Und ich kann nur noch mal sagen, Arcade unbedingt besuchen und Gamers Global von Micha. Mhm. Nee, wie war das? Gamers Global war es. Unbedingt. Revisionsabfrage und Insert Moin natürlich. Ja, vielen Dank, Tim. Vielen Dank, Tims Oma. Schönen Gruß an dieser Stelle. Mhm. Ja. Hat sie ganz hervorragend gemacht. Ich bin großer Fan. Sehr cool. Okay, wir hören auf. Ich bin raus. Ihr seid raus. Vielen Dank. Ich liebe euch. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Verabschiedung. Und jetzt der wahrscheinlich spannendste Part für manche von euch, denn im letzten Podcast hatten wir ein sehr, sehr feines Gewinnspiel in Zusammenarbeit mit der Anne von Winning Moves. Und zwar haben wir das Marvel Monopoly in der Collector's Edition verlost. Ein sehr, sehr schickes Stück Brettspiel. Und ich sage gerade sehr, sehr viel. Dementsprechend möchten wir euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Denn gewonnen hat Trommelwirbel Tim Steffen Z. aus Duisburg. Glückwunsch, Steffen Z. Dein Bild war eines der schönsten Bilder. Es hat unsere Herzen berührt, uns zum Nachdenken gebracht und eine männliche Träne weinen lassen. Picasso wäre stolz auf dich. Aber da wir nicht so sein wollen, haben wir auch noch einen zweiten und dritten Platz gekürt, die noch einen kleinen Trostpreis, möchte ich sagen, bekommen. Alle drei bekommen von uns die Tage eine E-Mail zugeschickt. Glückwunsch an dieser Stelle. Und alle anderen, die jetzt sagen, ich will aber auch was gewinnen, die können Last of Us PlayStation 4 gewinnen, das Tim so freundlich bereitstellt. Genau. Und vielen Dank für eure zahlreichen Einsendungen. Ja, wir haben uns sehr gefreut, waren sehr schicke Bilder dabei. Manche davon kamen mir bekannt vor, aber das ist ja dann nicht so schlimm. Ja, wir können es ja sagen. Also es gab einen Fall, einen möglichen ersten Platz. Es hat sich aber herausgestellt, die Person, die es eingeschickt hat, ist gar nicht Urheber des Werkes gewesen. Das ist natürlich Betrug und somit disqualifiziert. Ist wahrscheinlich nur mit dem Stift ausgerutscht und hat aus Versehen die eigentliche Signatur gelöscht und ihre eigene drunter geschrieben. Kann noch passieren. Passiert sonst niemandem, aber das passt dann schon. Nein, wir wollen jetzt gar nicht mehr drauf rumreiten. Wirklich vielen Dank an all die tollen Einsendungen. Glückwunsch an Steffen Z. Und nächste Woche ist übrigens Gamescom. Tim und ich, wir werden zusammen über die Gamescom gehen. Und wenn ihr Bock habt, dürft ihr gerne Hallo sagen. Ihr dürft uns im Arm nehmen. Ihr dürft uns aber auch einfach nur die Hand geben, mit uns quatschen. Gerne auch ein bisschen über die Messe flitzen, wenn wir gerade die Zeit haben und uns nicht die ganzen Fangirls hinterherrennen. Und wir haben uns auch was Besonderes für diejenigen ausgedacht, die uns anquatschen, oder Tim? Ja, also für die Leute, die sich trauen anzuquatschen und sagen, hey, ich finde Gamerscore voll scheiße, voll gut. Für diejenigen haben wir bestimmt irgendwas, eine Kleinigkeit, ein kleines Gimmick, ein Mitbringsel oder Naturalitäten. Nein. Aber vielleicht ein kleines Mitbringsel. Bestimmt. Dementsprechend hoffen wir natürlich, ganz viele von euch nächste Woche zu sehen. Wer es nicht schafft, schade, dafür gibt es ja aber hier den Podcast, dann könnt ihr zumindest uns hören, wir leider nicht euch, aber vielleicht ist das in manchen Fällen gar nicht so schlimm. Dementsprechend wünschen wir euch dann bis dahin noch eine wunderschöne Woche. Ich kann es auf jeden Fall kaum noch abwarten, endlich wieder auf die Gamescom zu gehen und dann auch den Tim, naja, ein paar tolle Leute zu sehen. Tschüss! Bis dann, macht es gut und wir hören uns. Tschüssi, Kowski. Dim, dim, dim, dim, dim. Folge 7 reimt sich mit Hieben und das ist etwas, was ich gerne abends im Bett bekomme, aber davon mehr in meinem Podcast FSK 18. Mir fällt kein lustiger Untertitel ein, aber wir haben heute schon festgestellt, Humor ist nicht so meins.